Würden Sie sagen, dass es tatsächlich so ist, Lady Swan? Also, ich habe keine Ahnung. Und ich begreife auch nicht, was das mit gestern zu tun hat. Weil alles vielleicht geschauspielert war gestern. So wie ich Ihnen vielleicht jetzt was vorspiele. Nein. Sie erscheinen mir immer nur als das, was Sie in Wirklichkeit sind. Sie haben gewollt, dass er mich nach hierher einlädt. Wozu haben Sie das Ganze veranlasst? Das will ich Ihnen sagen. Ich wollte Sie zusammen sehen. Wieso das? Nun, ich habe viel gehört von Ihnen und von ihm. Und weil Sie mal ein Liebespaar waren, früher. Und weil er und ich bald eins sein werden. Warten Sie einen Moment. Ich rede mit Ihnen! Sie haben genug gesagt. Was haben Sie bloß für einen abartigen Charakter? Sie haben mich genug beschimpft. Also gut, Sie haben uns zusammen gesehen. Na und? Sehen Sie, ich habe gemerkt, dass sein Geschmack, was Frauen betrifft, sich kaum geändert hat. Sie und ich sind ein ziemlich ähnlicher Typ. Zumindest äußerlich. Ich kann mir gut vorstellen, wie Sie in meinem Alter aussahen. Ja, aber eins ist Ihnen hoffentlich klar. Sie dürften gemerkt haben, dass er mich vorzieht. Sind Sie sich da sicher? So absolut sicher, ja? Die sehr kleine Spende, die er Ihrer Stiftung gemacht hat, ist doch wohl Beweis genug. Verlassen Sie sich nicht darauf, Lily. Die erste Liebe stirbt nicht so schnell. Er hat seine Frau und seinen Sohn weggebracht, damit er allein sein kann mit mir. Lady Swan! Da Ihre Geschäfte beendet sind, schlage ich vor, Sie verschwinden, bevor er zurück ist. Ja, bitte. Sie haben geläutet, Lady Swan? Ja, ich möchte zurück nach London, so bald wie möglich. Würden Sie bitte das Notwendige veranlassen? Selbstverständlich. Ist sonst noch etwas? Nein. Danke. Hey, wo willst du hin damit? Das ist meiner. Meine Mutter hat ihn mir geschenkt. Sie hat mir den Hut gestohlen. Haltet sie fest! Du entwickelst mir nicht! Hilfe! Na, was suchst du? Lass los! Und cut. Gestorben. Das nehmen wir. Du warst ganz fabelhaft. Bereite die Aufnahme vor. Du warst perfekt. Es hätte viel besser sein können. Wieso? Was hat dir nicht gefallen daran? Es war zu glatt, zu perfekt. Da war keine Spontanität. Überhaupt keine. Man hätte es besser machen können. Ich weiß. Aber manchmal muss man sich auch mit ganz gut zufrieden geben. Können Sie mir die jetzt unterschreiben? Sind die drei Telegramme raus? Ja, genau, mit dem Wortlaut, wie Sie sagen. Gut. Warum überlegst du es dir nicht nochmal? Was, das mit der Szene? Nein, wenn der Film erst geschnitten ist, kommt es ganz gut. Nein, ich meinte New York. Lass mich mitkommen, ja? Nein, du bleibst da. Warum denn? Darling, ich muss dahin fliegen wegen einer ganz bestimmten Szene. Ich brauche meine ganze Konzentration. Was für eine Szene? Worum geht's? Es ist die wichtigste Szene, die ich jemals spielen werde. So, bitteschön. Danke. Maxine? Telegramm für dich. Ah, verdammt! Hab ich dir nicht gesagt, wir können dir nicht trauen. Also, kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Die Lasergeräte betreffend. Wie Sie wissen, ist das ein Gebiet, auf dem in letzter Zeit Durchbrüche erzielt wurden. Wie gesagt, es ist ein Gebiet, auf dem fast täglich Durchbrüche erzielt werden. In Amerika zum Beispiel. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich bereit bin, sämtliche mir zugesprochenen Aussagen in Ihrer Publikation zu leugnen. Ratte! Sie schreibt nicht welche Aussagen. Ach komm, wir wissen beide, was sie meint. Aber warum tut sie es? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil alles erstunken und erlogen war. Ja, ja, sie nennt Namen, dann dementiert sie und leugnet. Auf die Weise kriegt sie die doppelte Publicity. Was für ein Weib. Was für ein Biest. Hör mal, du kennst diese Person nicht. Nein, aber ich kann mir vorstellen, was die Wohltätigkeitspremiere ihres Filmes wert ist. Wahrscheinlich 3000 Karten zu $150 das Stück? Das Hotel Pierre. Am 18. Wieso da? Wieso am 18.? Das mag wohl ihr perverser Miniverstand diesmal ausgebrütet haben. Sag mal, wie wär's denn, wenn ich mich darum kümmerte? Naja, ich habe vielleicht Chancen bei dem Superstar. Nein, Unsinn. Das Telegramm hier ist an mich. Ich verstehe immer noch nicht, was dieses Treffen bewirken kann. Ich werde nicht zulassen, dass sie das Leben unseres Sohnes zerstört, Charles. Tja, nicht jeder würde eine Affäre mit ihr als tödlichen Schicksalsschlag betrachten. Du weißt so gut wie ich, dass sie an ihm nicht wirklich interessiert ist. Davon steht in dem Telegramm aber nichts. Diese Person will doch irgendwas. Ich weiß nur nicht was, aber ich komme schon dahin. Lilly! Was ist mit Ihnen und Josh Diakos? Hey, Lilly, laufen Sie nicht weg! Was ist mit dem Senator und der neuesten Ausgabe von Lace? Können Sie irgendwas über die Premiere sagen? Seien Sie doch vernünftig, machen Sie Platz! Nein, nein, nicht jetzt, meine Damen und Herren, Sie ist müde. Schon gut, später! Ich verspreche es euch, ihr habt doch noch reichlich Zeit! Verehrte uns Lilly mit ihrer Anwesenheit und ihrem Schweigen. Uns wurde ein Interview für später versprochen, aber wie wir alle wissen, nimmt es Lilly mit ihren Versprechen oft nicht so genau. Willkommen. Nun? Die Maschine aus Paris hat eine Stunde Verspätung. Was ist hier eigentlich los? Das hat mit Ihnen nichts zu tun. Alles, was du tust, hat mit mir zu tun. Was soll denn das? Hast du Liebhaber in jedem Hotel? Warum denn nicht? Darum will ich meine Ruhe haben und darum werden Sie jetzt gehen. Wir müssen zumindest einen Zeitplan aufstellen. Muss ich immer alles zweimal sagen? Na schön. Dann ruh dich aus. Ich komme später wieder. Nicht heute. Aber Lilly... Ich möchte heute nicht gestört werden. Von niemandem. Wie du meinst, Schätzchen. Dann ruh dich mal aus. Die Comtesse ist auf dem Weg vom Flughafen hierher. Sowohl sie als auch Lady Swan haben die Nachricht erhalten. Was ist mit Miss Hale? Miss Hale auch. Alle drei werden um 4:30 hier sein. Gut. Thank you. Ich habe eine Verabredung mit Mademoiselle Lily. Ich weiß Bescheid. Bitte, kommen Sie doch rein. Wenn Sie es sich bitte bequem machen wollen. Dankeschön. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Sehr wohl. Bitte kommen Sie rein. Mir scheint, dass hier ein Irrtum vorliegt. Mademoiselle Lily erwartet mich. Kein Irrtum, Madame. Möchten Sie etwas zu trinken? Ja, bitte. Na, solltest du das? Scotch mit Wasser, ohne Eis. Du siehst gut aus, Maxine. Ja, du auch, Pagan. Ich kann dieses Durcheinander nicht begreifen. Ich bin für 16:30 herbestellt worden. Das bin ich auch. Das wird wohl einen Grund haben, danke. Kommst du auch zu dieser Wohltätigkeitspremiere? Bitte, was für eine Premiere? Von Ihrem neuesten Film? Natürlich nicht. Ich bin hier, weil ich Mademoiselle Lily in einer Privatsache sprechen muss. Ich habe das Gefühl, dass eine Erklärung angebracht wäre. Gewiss. Sie entschuldigen mich. Na sowas. Was ist das denn? Gruppentherapie? Ach, also ich bestehe darauf zu erfahren, was hier vorgeht. Einen Moment, Madame. Hat man dich auch gebeten, um 16:30 hierher zu kommen, ja? Nicht gebeten, herbefohlen. Das alles ist völlig absurd. Das, was ich mit Mademoiselle Lily zu besprechen habe, ist rein privat. Wie wär's, wenn du einfach wartest? Sag du mir bitte nicht, was ich tun soll. Warum halten wir nicht alle den Mund? Sie sind alle da, Mademoiselle. Da scheint jemand einen großen Auftritt zu planen. Möchten Sie sich nicht bekannt machen? Oh, ich vergaß ganz. Sie kennen sich ja schon, nicht wahr? Judy, Sie haben gar nichts zu trinken. Oh, das muss nicht sein. Aber es heißt doch, eine für alle und alle für eine. Wenn die zwei was zu trinken haben, sollten Sie auch was haben. Ich möchte im Moment nicht, danke. Wir alle möchten gern erfahren, warum alle zur gleichen Zeit hierher bestellt wurden. Natürlich möchten Sie das, Maxine. Es macht hoffentlich nichts, ich nenne Sie beim Vornamen. Ich darf Sie doch auch Pagan und Judy nennen. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, jede von Ihnen so gut zu kennen. Weshalb sollten wir zusammenkommen? Weil es unter anderem Zeit spart, Pagan. Das, worüber wir zu reden haben, Mademoiselle Lily, sollte unter vier Augen besprochen werden. Das gilt auch für mich. Aber Judy, Sie haben doch keine Geheimnisse voreinander. So gute Freundin. Bitte. Ja, so gute Freundin mit so vielen Gemeinsamkeiten. Sie werden uns doch hier nicht zu einem Wiedersehen zusammengeführt haben. Nein, nicht so direkt. Jede von Ihnen ist hier, weil jede von Ihnen von mir etwas will. Etwas Bestimmtes, das nur ich geben kann. Maxine zum Beispiel will... Das geht die beiden anderen nichts an. Aber es sind doch Ihre Freundinnen, Maxine. Ja, Sie werden doch auch wissen wollen, was passiert mit Judys Magazin. Natürlich will sie das. Ich selbstverständlich auch. Das klingt schon besser. Und es stimmt vielleicht sogar. Und alle bangen mit Ihnen um Ihr kostbares Lebenswerk, Pagan. So würde ich das nicht sagen. Nein? Und Sie sind gekommen, weil Sie Ihren kostbaren Sohn behalten möchten. Und ich bin die gute Fee, die all das bewirken kann. Was ist der Preis, Lily? Mein Preis? Sie werden ihn wahrscheinlich sehr hoch finden, Judy. Warum nennen Sie ihn nicht einfach? Oh, das werde ich. Alles zu seiner Zeit. Und vielleicht werde ich nichts mehr mit Maxines Sohn zu tun haben. Wer weiß? Und wer weiß, vielleicht bestätige ich doch jedes Wort, das Judy abgedruckt hat. Aber möglicherweise auch nicht. Und Pagans noble Stiftung könnte möglicherweise von meiner Premiere profitieren. Oder eine andere wohltätige Sache vielleicht. Ich habe mich noch nicht entschlossen. Erst sagt mir doch mal. Welche von euch Miststücken ist meine Mutter? Jennifer Tralone. Sieht sie nicht entzückend aus, Selma? Maxine Pascal. Bravo! Es gefällt mir einfach nicht, das ist alles. Weißt du, Vater ist ein wenig besorgt wegen dir. Ich muss ja auch besorgt sein. Wenn es nach mir geht, kommst du gleich mit heim. Oh, da drüben steht ja Pagan. Ihr müsst sie unbedingt kennenlernen. Gute Idee, auf die bin ich sehr gespannt. Pagan! Zu viel davon bekommt ihr nicht. Warum denn nicht? Sag bloß, das ist Fisch. Und verschwendet nur nicht zu viel Zeit mit der Besichtigung von Florenz. Diese vielen Statuen fangen bald an, dich schwermütig zu machen. Wir wollen da auch nur ganz kurz bleiben, dafür ein bisschen länger in Venedig. Vermutlich hat es dir Julie schon gesagt, ich bin nicht sehr begeistert davon. Aber wir sind doch keine 12 mehr, wir können wirklich auf uns aufpassen, Mr. Hale. Aber sicher können Sie das. Trotzdem, drei junge Mädchen so ganz allein. Das ist alles geplant, die Hotels sind vorbestellt. Wenn sie schon hier ist, soll sie auch Europa kennenlernen. Sowas ist immer Bildenhauer. Oh, bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Na endlich, wir suchen dich schon überall. Mein Glückwunsch. Und das ist Selma. Du weißt schon, von der ich dir geschrieben habe. Guten Tag. Schön, dass wir uns bei einem so feierlichen Anlass kennenlernen. Selma wohnt jetzt bei mir. Du glaubst nicht, wie sie mir geholfen hat. Dein Großvater hatte alles in einem furchtbaren Zustand hinterlassen, aber dann kam Selma. Sollte ich wohl dem Direktor ein paar freundliche Worte sagen? Wenn dir keine unfreundlichen einfallen. Ich bringe schnell hinter mich. Wissen Sie, nach dem Brief meiner Mutter zu urteilen, müssen Sie so eine Art Albert Schweitzer sein. Wirklich? Die Gute neigt ein wenig zu Übertreibungen. Ein wenig trifft's vielleicht nicht ganz. Oh, mir fällt ein, ich muss dich ja noch richtig beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. So, das wäre erledigt. Besonders liebenswürdig ist er jedenfalls nicht. Also, wann lerne ich nun all deine fabelhaften Freunde kennen? Hier, der muss auch noch mit. Nimmt das überhaupt kein Ende? Jetzt habt ihr hinten gar keinen Platz. Nein, wir sitzen alle vor. Wiedersehen und kommt gut nach Hause, Mutter. Wiedersehen alle zusammen. Wiedersehen. Wiedersehen. Vorsichtige Reise. Ach schon. Na, hält das auf? Viel Spaß dann. Oh, wohin durch den Brust? Was hab ich dir gesagt? Und vergiss nicht zu schreien. Und keine Anhalter mit mir, hört ihr? Wiedersehen. Das schaffen die nie. Oh, die schaffen es schon. Na, jedenfalls können wir fantastisch lügen. Wir lügen nicht, wir sind doch keine Lügner, wir sind gute Schauspieler. Wo ist denn der Unterschied? Oh, hier müssen wir abbiegen. Ich hoffe nur, dass in dem Dorf da nicht getratscht wird. Dr. Jeunesse sagt, wir können den Leuten trauen. Ja, denen, bei denen wir wohnen. Mein Gott, noch 5 Monate. Hier sollen wir nur die Zeit totschlagen. Wir werden viel spazieren gehen. Ja. Sie haben eine gesunde, hübsche und vor allem sehr lautstarke Tochter. Elf Pfund wiegt sie schon. Hoffentlich wird sie nicht zu fett. Wieso? Das ist für ihr Alter genau richtig. Ob sie wohl Blähungen hat? Das wäre doch normal. Gott, sie braucht aber lange. Na, Glück gehabt? Ja, sie machen es. Was hast du ihnen gesagt? Ich sag immer dasselbe. Unsere Freunde sind hier in Paris. Sie bringen es nicht übers Herz abzureißen. Das wirkt immer. Liebe Mami und Dad, Salzburg ist atemberaubend schön. Es hat etwas ganz Einzigartiges. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, wann wir wieder da sind. Oh nein. Peggy hat gesagt, dass wir Weihnachten wieder da sind. Nein, noch nicht. Wir können doch nicht ewig auf Kosten deiner Tante leben. Und was ist mit Elizabeth? Genau. Je früher wir ein eigenes Leben beginnen, desto früher können wir sie zu uns nehmen. Das ist richtig. Bald werde ich die Schlösser von Neureichen und Baronen ummodeln. Und ich beende sehr bald meinen ersten Bestseller. Und Peggy macht bestimmt... Tja. Peggy macht irgendwas Brillantes und Besonderes. Unbedingt. Hat einer einen Vorschlag? Ach, dir fällt schon was ein. Sicher, und dann liegt mir die Welt zu Füßen. Durch dünn und dick, ja? Nein, nein, nein, nein. Dick und dünn. Ist doch egal. Oh, warte, die gehen weg. Einen Moment, wir kleben nur die Umschläge zu. Hier, haben Sie herzlichen Dank. Eure Freunde sind ja richtige Glückspilze. Könnten Sie mir Ihren Bleistift leihen? Aufmachen. Danke. Machen Sie wieder zu. Ja, verstehe. Ja, ist gut, ja. Jimmy, kommen Sie rein. Sie auch. Frank, Dave, kommen Sie. Hier ist die Hölle los. Schluss mal. Ich rufe Sie zurück. Ja, komme. Alle da, machen Sie die Tür zu. Ich würde auch gerne mal sehen, wie das ist, wenn die Hölle los ist. Was kann denn da passiert sein? Vielleicht noch mal diese verpfuschte Schweinebucht-Sache. Sagen Sie mir, was Sie hier tun? Jetzt sagen Sie bloß, dass Sie Judys Modetipps in der Wochenendausgabe ignorieren. Ach, das machen Sie. Na bitte, in 2 Jahren haben Sie den Pulitzerpreis. Den Sie zweifellos schon 3-mal gewonnen haben. 2-mal. Sehr enttäuschend. Ich bin der geborene Lügner. Hey. Ja? Sie fragen mich nicht, was ich tue. Also gut. Was tun Sie? Immobilienseite. Jetzt glaube ich Ihnen noch die Pulitzerpreise. Hey. Was denn jetzt noch? Könnte ich Sie für ein teures Mittagessen interessieren? Niemals? Ich muss mich für die Bedienung entschuldigen. Siehst du es besser? Tun Sie mir einen Gefallen. Laden Sie mich nie zu einem billigen Mittagessen ein. Eines müssen Sie zugeben. Was? Es ist besser als die Schweinebucht. Aber nur gerade so. Ich schwör's dir, Tom, der einzige Grund, warum ich auf Mode angesetzt werde, ist die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Es gibt eine Menge Männer, die sich mehr für Mode interessieren und mehr davon verstehen als ich. Na, sagen wir so eine Art Männer. Aber die würden Sie über Vietnam berichten lassen. Würden Sie mich dahin schicken? Ah, du willst eine berühmte Kriegskorrespondentin werden, ja? Fürs Erste jedenfalls. Ah ja, und auf die Dauer? Ich strebe nicht nach eigenem Herd und häuslichem Glück, falls du das meinst. Auch gut. Mir reicht eine lange, leidenschaftliche Affäre. Ich werde dir sagen, was ich wirklich will. Irgendwann mal ein eigenes Magazin haben. Das kaufe ich dir sogar ab. Es wird eine Zeitschrift für Frauen sein, aber auch Männer werden sie lesen. Weil in meiner Zeitschrift Männer nicht zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden, verstehst du? Nein. Hör zu, die Frauen fangen an zu begreifen, wer sie sind. Viele geben sich mit Putzen und Kochen nicht mehr zufrieden. Hast du mal überlegt, wie viele Dinge Frauen ebenso gut können wie Männer, wozu sie aber nie die Chance kriegen? Nenn mir 6. Der oberste Gerichtshof, das Dirigieren eines Sinfonieorchesters, Schiedsrichter bei den Endspielen in Forest Hills. Schon gut, schon gut. Ich bekomme mein Magazin schon, du wirst sehen. Hier. Vielleicht brauchst du einen Partner. Wieso Partner? Du wolltest dich doch mit einer Affäre zufrieden geben. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Saal? Monsieur de Chazal? Hallo? Würden Sie bitte hinten herumgehen? Ich bekomme die Haustür nicht auf. Danke, dass Sie nicht Gesundheit gesagt haben. Dagegen bin ich nämlich auch allergisch. Gegen Gesundheit? Gegen alle automatischen und verlogenen Gefühlsäußerungen. Beachten Sie die kostbare antike Tefelung. Die Schnitzereien verdanken wir den amerikanischen und deutschen Soldaten. Ich glaube allerdings, es war ein Amerikaner, der aus einem Großteil der Möbel Feuerholz gemacht hat. Es gehört auch ein Weinberg zu dem Gut, etwa 20 Hektar groß. Ebenso runtergekommen wie das Schloss. Meine Familie hat alles heruntergewirtschaftet, das Geschäft, den Besitz. Und nun lastet alles auf meinen Schultern. Puh, offen gestanden, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber könnte es sein, dass Sie einen Vorschlag haben, außer der Möglichkeit, das Ganze anzuzünden? Also, ich finde ja, dass sich da Möglichkeiten en masse anbieten würden. Das kann ich ja ernst sein. Wenn Sie das so sehen, warum haben Sie dann nach mir geschickt? Ich habe nicht nach Ihnen geschickt. Meine Tante und Ihre Tante sind befreundet und es scheint so, dass Sie... Es war wohl Ihre Absicht, uns zusammenzubringen. Und Sie meinen, dass Sie damit nur Zeit verschwendet haben? Nein, nicht unbedingt. Wie viel Hektar, sagten Sie, sind es? Etwa 20. Es gab Zeiten, da galt unser Champagner als einer der besten. 4, 5, 6. Und heute? Wir produzieren so wenig, dass wir gar nicht auf dem Markt sind. Der normale Ertrag pro Hektar müsste bei 5.600 Litern liegen. So. Sie verstehen doch eine Menge vom Champagnergeschäft. Schließlich liegt meine Familie seit Jahrhunderten hier. ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ein Familienvermögen nicht existiert. Damit ging es wie mit dem Champagner seit langem bergab. Sie kriegen von mir einen Kostenvoranschlag, sagen wir, in 2 Wochen. Er wird nicht übertrieben hoch ausfallen. Und ich finde, man sollte es unbedingt versuchen. Bliebe noch die Frage, ob Sie bereit dazu wären, es zu tun. Ich glaube schon. Vorausgesetzt, Sie akzeptieren meine Vorstellung. Ah ja, verstehe. Dann müsste ich allerdings eine Bedingung stellen. Und die wäre? Dass, wenn wir zusammenkommen sollten, Sie sich nicht dauernd mit dem Bleistift am Kopf kratzen. Gesundheit. So, jetzt strecken wir uns und berühren beim Runterwippen nur die Zehenspitzen. Also, und beugen und tippen. Und beugen und tippen. Da kommt die Mr. Black Girl. Versuch es ja! Und rechts und links. Und rechts und links. Und rechts und links. Na, weiter, weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Oh, Entschuldigung. Was suchen Sie denn hier? Sagen Sie mir bitte, was Sie hier in meinem Zimmer wollen. Wo sind meine Kleider? Hm? Wo sind all meine Sachen? Möhrensaft, ein halbes Glas oder Grapefruitscheiben, Brunnenkresse, Salat, unangemacht natürlich. Und dann dachte ich als... Mutter, kannst du mir sagen, was diese beiden Fettklöße in meinem Zimmer Moment, sollen? Ja? Ich gebe mit Albertino das Menü. Zum Teufel mit dem blöden Menü! Ich möchte, dass die beiden sofort verschwinden. Ja, welche beiden denn? Da oben sind 2 fette Wabbelklöße in meinem Zimmer. Das kann doch gar nicht sein. Wo ist Selma? Selma! Das muss ein Irrtum sein. Selma bringt das schon in Ordnung. Selma! Sehr schön. Selma! Peggin sagt, da wären Leute in ihrem Zimmer. Ja, Mr. und Mrs. Hutchinson, sie bleiben 2 Wochen bei uns. Aber doch nicht in meinem Zimmer, oder? Die Whitesmiths haben gestern verlängert. Und wir sind belegt. Ich musste sie irgendwo unterbringen. Aber das ist Peggins Zimmer. Sie wohnt da, seit sie ein Kind war. Wir haben hier ein Geschäft, Millicent. Wie oft werde ich dich daran noch erinnern müssen? Und wo soll ich bleiben, solange die beiden da sind? Ich habe deine Sachen erstmal ins Gärtnerhaus bringen lassen. Aber das steht doch seit vielen Jahren leer. Es wird gerade hergerichtet. Ich habe gebeten, eine Liege reinzustellen. Toll, wie großzügig. Ich muss also nicht auf dem Fußboden schlafen, nein? Es ist doch nur für 2 Wochen, Kind. Vielleicht auch für länger. Ich weiß, warum Sie das machen. Mit ein paar netten Gardinen und einem hübschen Teppich kann das ganz reizend sein. Frag sie mal, warum sie das macht. Kind, sie hat es eben erklärt. Wir sind schon überbucht. Und du bist die meiste Zeit nicht da. Du bist doch immer nur in London, auf Partys und Bällen. Und wenn du da bist, machst du dich nicht mal nützlich. Du tust nichts. Die Hölle selbst kennt so viel Wut nicht wie ein verschmähtes Weib. Ist es nicht so? Jennifer, wovon in aller Welt sprichst du? Lass nur, Mutter, sie weiß, wovon ich spreche. Bösartig war deine Tochter immer, aber nun wird sie auch noch vulgär. Ich will mein Zimmer wieder haben. Ich fürchte, dass das vorläufig unmöglich ist. Ich will es wieder haben, sofort. Daraus wird nichts, tut mir leid. Wie kannst du das zulassen, Mutter? Siehst du denn nicht, was sie tut? Die Person buttert dich doch glatt unter. Du bist doch nur noch ihr Lakai. Deine Mutter hat mich zu ihrer Partnerin gemacht. Rechtlich. Sie hat es verdient, Schatz. Sie hat uns buchstäblich vor dem Bankrott bewahrt. Die Gesundheitsfarm war ihre Idee. Und ich habe gearbeitet, Tag und Nacht für meine Idee. Und was hast du gemacht, hm? Herumgespielt. Entweder sie geht, Mutter, oder ich gehe. Aber ich könnte das niemals bewältigen ohne Selma. Ich bin auf sie angewiesen. Danke, Mutter. Musik. Peggon! Peggon! Warum rufst du nicht Onkel Harold an? Er freut sich über deinen Besuch. Und es ist Escott diese Woche. Dir machen die Rennen doch immer solchen Spaß. Ui. Hast du schon das Menü besprochen, hm? Wieder in Bar? Oh, wissen Sie, ich finde immer, Bargeld macht alles so viel einfacher, Sie nicht? Ich überweise es, wie immer. Und bitte seien Sie so freundlich und bitten Sie die Leute um mehr Schnappschüsse von dem Kind. 3 mindestens. Sehr schön hast du das. Mhm. Eins noch, ja? Jetzt pass auf, die Seifenblasen. So, ich glaube, das reicht. Komm, puste auch mal. Ja, das ist schön. Ja, fangen Sie. Na komm, ey. Noch einmal. Versuch's mal mit der Nummer 5. Deswegen ist recht so viel Gewicht. Da kommt der Mann, der die Antwort kennt. Königliche Hoheit, darf ich vorstellen? Lord Filoni, Prinz Abdullah von Sidonia. Königliche Hoheit. Sehr erfreut, Sir. Und seine Nichte. Peggon. Sie? Wir sind uns mal begegnet. Haben Sie einen Tipp fürs nächste Rennen, Hoheit? Ja, da läuft ein sehr nettes Stutfohlen von mir. Ich habe es Königin von China genannt. Und sie könnte gewinnen? Ja, ich würde sagen, sie hat ausgezeichnete Chancen. Nummer 13, Königin von China. Zweiter Nummer 12, Temptation. Dritter Nummer 10, Puzzlend um 1¾ Länge. Danke. Mein Glückwunsch, Hoheit. Danke, danke. Wir hatten einen kleinen Gedichter hochgesucht. Das freut mich für Sie. Ich muss dich heute Abend sehen. Ist sehr viel besser geworden. Na, wenn schon. Eine unbedeutende Fähigkeit. Bestenfalls die Einladung zu wichtigeren Dingen. Mein Hotel ist in der Nähe. Wenn man eine Fürstensuite kennt, kennt man sie alle. Peggon, ich bitte dich, bitte komm. Thank you. alles. Sagtest du nicht, es ist in der Nähe? Ja, um 2 Blocks. Gehen wir doch. Es ist ein so schöner Abend. Ja, warum nicht? Die Mischkele, احنا الحرس الملكي. ارجع للسيارة. احنا حرسك. ولكن ماشي خطر حياتك. انتبه، كانت عليك محاولة اغتيال. Sie bestehen darauf, dass ich den Wagen nehme. Ein Abendspaziergang ist romantisch. Viel romantischer, als zu einem Mann ins Hotel gefahren zu werden. Sie haben Ihre Instruktion. Auf einen meiner Botschafter ist letzten Monat ein Attentat verübt worden. للمرة الأخيرة أرجوك أن تركب السيارة. الوقوف هنا خطر حياتك. Ich fürchte, das ist ein Befehl. Du hast vergessen, dass ich mir nichts befehlen lasse. نمشي وراكم. ارجع على الأوتيل. Peggin! Warte! Du hattest wirklich recht. Ein wunderschöner Abend. Liebe Sayara Tanja! Jalla! Bist du das, Peggy? Du bist ja früh zurück. Alles in Ordnung? Du siehst blass aus. Nein, nein, mir fehlt nichts. Diese wunderschönen Blumen hier dürften dich wieder beleben. Sie kamen kurz nachdem du weg warst. Ist es deine Karte dabei? Ich habe sie gelesen, aber nur um zu wissen, von wem sie sind. Das macht nichts. Ziemlich aufwendige Sache. Und wenn man bedenkt, von einem Prinzen? Den ich nie wiedersehen werde. Nach dem, was er schreibt, mein Kind, wäre das aber eine große Dummheit. Was soll denn das bedeuten? Als wenn du das nicht wüsstest. Eine Champagnerfirma ist darum bemüht, als Grundlage der Produktion Weine von stets gleichbleibender Qualität herzustellen. Und diese gleichbleibende Qualität kann man nur durch einen Trick erzielen, durch Verschneiden. Das ist der Mann, der das macht. Die Reputation unserer Firma hängt von seinem Gaumen ab. Seinen Augen, seiner Nase. Nein, noch nicht ganz. Zum ersten Mal auf Flaschen gefüllt wird meistens irgendwann so ab April. So, ab April? Ja, ab April. Dann wird etwas Rohrzucker hinzugefügt, damit die zweite Gärung einsetzen kann. Kommen Sie mit. Bei dieser zweiten Gärung bekommt der Champagner seinen mussierenden Charakter. Dabei entsteht durch den Gärungsprozess ein sehr hoher Druck in der Flasche. Also ist ein guter Korken sehr wichtig. Oh, Charles. Sie hätten Ihren Mantel nicht im Wagen lassen sollen. Der Kellerboden ist sehr kalt. Charles. Tja, wie Sie sehen, habe ich nicht übertrieben. Dankeschön. Kommen Sie bitte hier lang. Der Verfall hier ist schon fast deprimierend. Ich werde Tag und Nacht arbeiten müssen, um aufzubauen und zu modernisieren. Mein Großvater mütterlicherseits. Das schwarze Schaf der Familie. Aus irgendeinem seltsamen Grund zog er harter Arbeit stets dem Vergnügen vor. Sie sehen, es hat ihm eine Statue eingebracht. Das stimmt. Aber ich kenne keine Statue, die einen besonders glücklichen Eindruck macht. Die Flaschen bleiben etwa ein Jahr lang im Keller, vielleicht auch zwei. Damit sich die Hefe, die sich beim Gärungsprozess gebildet hat, ablagern kann. Und zwar um den Korken. Ah ja, den Korken. Ja. Es war Dom Pérignons brillante Idee, die Flaschen mit Korken zu versehen, damit das entstehende Gas nicht entweichen kann. Dann kommt noch die Frage, wie süß der Champagner sein soll. Es werden entsprechende Likörmengen zugesetzt. Dann ist er entweder extra dry, demi-du oder du. Der ist direkt widerlich süß und wird mit Sicherheit bei uns niemals auf den Tisch kommen. Auf unseren Tisch? Aber ja. Hier, diese Abteilung haben Sie noch nicht gesehen. Zieh das bitte aus. Nein, nicht hier, Charles. Ausziehen. So ist schön. Her, her. Oh, was haben wir für ein großes Kind. Her, her. Ja. Charles, es ist alles prachtvoll. Wie hast du das nur geschafft? Das war ich nicht. Das war meine Frau. Wo ist sie? Ich muss sie kennenlernen. Tja, sie muss irgendwo sein. Ich suche sie. Du, da. Nein. La. Oh, Charles, meinen Glückwunsch. Dankeschön. Also, wie hat sie das bloß alles gemacht? Dabei hat sie sich noch dich geangelt und ist schwanger geworden. Maxine ist eine vielseitige junge Dame, liebe Tante. Ach ja, die Gene, mein Lieber, die Gene. Du hättest mich mal sehen sollen zu meiner Blütezeit. Bitte dich, du bist doch an deiner Blütezeit. Oh, aber natürlich. Nur sieht man es nicht mehr. Da bin ich anderer Ansicht. Oh, wäre in diesem Fall eine Affäre mit einer Tante, wie sagt man, inzestuös? Oh, nur wenn die Ehefrau im 6. Monat schwanger ist. Oh, wieder Pech. Wo ist sie übrigens? Wo hat sie sich versteckt? Sie hat 2 Schulfreundinnen zu Besuch. Sie steckt wohl mit denen zusammen. Ach, das hier finde ich ganz süß. Ja, wie sie da guckt, bloß nicht dieses Gesicht und das an. Hier. Wir müssen Abzüge machen lassen. Oh, gleich von welcher Seite. Sie sieht immer bezaubernd aus. Und irgendwie klug, nicht? Sie ist schon was Besonderes. Hier wird es ihr gefallen, ha? Ja, wenn sie herkommt. Was heißt, wenn sie herkommt? Na ja, ich werde etwas Zeit brauchen. Weshalb denn? Du bist die Erste mit einem Ehemann, die Erste von uns, die ein Heim hat. Und was für ein tolles Heim. Maxine, wir waren uns einig. Ja, wer als Erste von uns auf eigenen Füßen aber steht... Aber ich stehe nicht auf eigenen Füßen. Und ich habe mich verschätzt bei den Kosten der Renovierung. Das Champagnergeschäft von Charles ist völlig heruntergekommen. Also ich muss ihm helfen, dass er weiterkommt. Und darum werde ich Zeit brauchen. Im Übrigen weiß ich nicht, was er dazu sagen wird. Das herauszubekommen ist doch einfach. Ihr sagt es ihm bitte nicht. Judy, Maxine ist schwanger. Wir wollen sie nicht aufregen. Und außerdem, du lässt sie ja auch nicht zu dir kommen, Judy. Oh. Maxine? Oh, einen Moment, Liebling. Und ich sage höchstens noch ein Jahr, maximal. Ist gut, aber dabei bleibt's jetzt. Mhm. Gut. Was auch passiert, nur noch ein Jahr. Was ist, Cherie? Komm doch rein. Tut mir leid, aber du wirst gewünscht. Wir müssen uns entschuldigen. Wir haben über alte Zeiten geplaudert. Dirty Pagan ist auf dem Weg zu einer Romanze mit ihrem Prinzen. Und Judy hat einen wahnsinnig aufregenden Auftrag gekriegt. Tatsächlich. Mhm. Ja. Thank you. Die Versorgungseinheit liegt unter schwerem Beschuss. Wir werden uns wieder. Interessieren Sie sich vielleicht dafür, wie wir aufgestellt sind. Die erste Kompanie steht entlang dem Höhenzug da. Okay, wann kann ich da rauf? Daraus wird nichts werden. Ich habe nicht den weiten Weg gemacht, um mir Generalstabskarten anzusehen. Ich will sehen, was hier vor sich geht. Tut mir leid, Miss Hale, Sie wären doch nur im Weg. Würden Sie das auch sagen, wenn ich keine Frau wäre? Jetzt sagen Sie bloß noch, ich wäre ein männlicher Chauvinist. Nein, aber ein voreingenommener Heuchler. Angst, Judy. Wir beschützen dich schon. Ja, aber wer schützt sie vor uns? Ja, gute Frage. Vergewaltigt im Schützengraben. Gefällt mir, gefällt mir. Psst! Ich hau dir auf die Finger. Ich hab nur gemeint, das gehört zu einem echten Schlachtgefühl dazu. Noch einmal und du bist reif fürs Verwundetenabzeichen, damit du es weißt. Also das gefiel mir überhaupt nicht. Dreck, bring sie zum Stützpunkt zurück. Nein, wieso denn? Willst du, dass dieser hübsche Arsch weggeschossen wird? Ich bleibe hier. Warum zum Teufel? Sei vernünftig, Kleine. Fahr nach Hause und schaff dir ein paar Kinder an. Deckung! Okay. Okay, du Held. Die Vergewaltigung ist vorbei. Mach schon. Ich krieg keine Luft.